Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira. Wir waren angekommen beim auf der Seite 87 Kapitel 6.8.26. 6.8.26. Wir haben uns unterhalten über das Verhältnis der Engel zu den Menschen und wir sind da im Unterkapitel über den Nutzen der Engel für die Menschen. Und einer davon ist, der zuletzt, den wir besprochen haben, war der 6.8.25, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns durch die Engel auf die Probe stellt. Und jetzt sind wir bei 6.8.26, sie lieben die Engel. Dass Allah subhanahu wa ta'ala die Engel erschaffen hat und dass sie die Gläubigen Menschen lieben, ist eine Sache. Sie sagen dies auch anderen Engeln weiter. Das heißt also, wir kennen in einem Hadith, in dem der Prophet ﷺ, jemand zu ihm sagte, ich mag die Person so und so. Und sagte, hast du es ihm mitgeteilt? Sagt er, nein. Sagt er, dann teile es ihm mit. Und so ist es auch bei den Engeln. Abu Huraira radhiallahu anhu berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn Allah tabaraka ta'ala einen Diener liebt, dann ruft er Gabriel und spricht, Allah liebt wahrlich den Sohn, so liebe auch du ihn. Und darum liebt auch Gabriel ihn. Daraufhin ruft Gabriel den Bewohnern des Himmels zu und sagt, Allah liebt den Sohn, so darum liebt auch ihn, sie lieben ihn. Also lieben ihn die Bewohner des Himmels und daraufhin wird er auch von den Menschen auf der Erde geliebt. Diesen Hadith kennen wir, der ist schon einmal was vorgekommen, aber das zeigt eben, dass wir den Engeln nachmachen um diese Eigenschaft. Wenn du jemanden magst, dann sagst du das ihm. Deswegen heißt im Hadith von Anas, dass einmal ein Mann beim Propheten sallallahu alaihi wasallam war, als ein anderer bei ihm vorbeikam. Da sagte der Anas, O Gesandter Allahs, ich mag diesen da wirklich gern. Dann sagte der Prophet, hast du es ihm gesagt? Dann sagte er, nein. Dann sagte er, sag es ihm. Anas sagte, er holte ihn dann ein und sagte, ich liebe dich für Allah. Da sagte er, möge derjenige, dessentwegen du mich liebst, dich auch lieben. Und so kehrt die Liebe zurück zu Allah subhanahu wa ta'ala. Sie festigen die Gläubigen in ihrem Glauben. Allah Azza wa Jal hat den Engeln angeordnet, die Gläubigen in ihrem Glauben zu festigen. Und dieser Vers ist abgesandt worden in Bezug auf die Schlacht von Badr. Allah sagte, إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا. Als dein Herr den Engeln eingab, gewiss, ich bin mit euch, so festigt diejenigen, die glauben. Wenn die Engel uns lieben, stellt sich die Frage, ob sie vielleicht auch gewisse Rechte uns gegenüber haben. Und die Antwort lautet ja. Und was sind die Rechte der Engel gegenüber den gläubigen Menschen? Zunächst einmal, dass wir die Sünden vermeiden. Denn wie wir gesehen haben, profitiert der gläubige Mensch von den Engeln in vielerlei Hinsicht. Daher verdienen sie unsere Liebe und unseren Respekt. Und dass wir alles vermeiden, was sie betrügen könnte. Zu letzterem gehören die Sünden. Und so meiden sie diejenigen, die sie begehen, wie bereits dargelegt. Doch auch anderes kränkt die Engel. Nicht nur die Sünden, sondern es gibt auch andere Dinge. Wie zum Beispiel Gerüche, die unangenehm sind. Dazu berichtet uns Jabir radiallahu anhu, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer Zwiebeln, Knoblauch oder Lauch gegessen hat, soll sich unserer Moschee ja nicht nähern. Denn die Engel fühlen sich von dem gestört, von dem sich auch die Kinder Adams gestört fühlen. Ja. Und dieser Satz am Ende des Hadithes, die Engel fühlen sich von dem gestört, von dem sich auch die Kinder Adams gestört fühlen, also dann, das zeigt, dass es nicht nur um Knoblauch und Zwiebel oder Lauch geht, sondern um alle anderen Gerüche auch. Wie solche manche Leute, die rauchen, ja, und dann mit der verrauchten Kleidung in die Moschee kommen. Oder manche Leute, die vermeintlich gute Parfüms auf sich machen und die Menschen dadurch stören. Für all diese Sachen sind zu vermeiden. Wenn Männer Frauenparfüm benutzen oder den Russel nicht vollziehen. Ammar ibn Yasir radiallahu anhu berichtet, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, folgenden dreien nähern sich die Engel nicht. Erstens der Leiche eines Ungläubigen, der mit dem mit, Leiche eines Ungläubigen gemeint sind die Engel der Barmherzigkeit, weil die allgemeinen Engel, die Engel des Todes, weil die müssen natürlich die Seele nehmen. Aber und zweitens den mit Chaluk eingeschmierten und dem Junub. Und dem Junub, es sei denn, er vollzieht den Russen. Chaluk ist eine Art Parfüm aus Safran, speziell für Frauen. Denn im Hadith heißt es, Tibur Rijali ma zahara rihahu wa khafiya lawnuhu. Das heißt, das Parfüm der Männer ist dasjenige, dessen Geruch in Erscheinung tritt, seine Farbe hingegen verborgen bleibt. Das Parfüm der Frauen hingegen ist dasjenige, dessen Farbe in Erscheinung tritt, sein Geruch hingegen verborgen bleibt. Weil den Frauen ist es verboten worden, dass sie sich parfümieren, wenn sie ihr Haus verlassen. Tayyib, wodurch kränkt man die Engel ebenfalls? Man kränkt sie, liebe Geschwister, indem man im Gebet nach rechts spuckt. Abu Hurairah und Abu Sa'id berichten, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam auf einer Mauer der Moschee in Gebetsrichtung Auswurf sah. Dann nahm er einen Kieselstein und kratzte ihn weg und sagte, wenn einer von euch während des Gebetes ausspuckt, dann soll er nicht vor sich hinspucken, denn solange er auf seinem Gebetsplatz ist, befindet er sich in einem vertraulichen Gespräch mit Allah. Deswegen darfst du nicht nach vorne. Er soll auch nicht auf seine rechte Seite spucken, denn auf seiner rechten Seite befindet sich ein Engel. Er soll auf seine linke Seite spucken oder unter seinen linken Fuß und es dann verscharren. Natürlich geht es hier um Moscheen, in denen es Erde gibt, also Sand gibt und ähnliches. Aber ansonsten, wenn der Teppichboden ausgelegt ist, darf man das nicht machen, sondern spuckt man in ein Handtuch oder in ein Taschentuch oder in seine eigene Kleidung. Wie viele Engel begleiten einen Menschen? Insgesamt sind es 4 Engel, die ständig bei uns sind. Imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, sagte, 2, einer rechts und der andere links, schreibe die Taten auf. Der an der rechten Seite schreibt die guten Taten auf, der an der linken die schlechten. Dann gibt es noch 2 weitere Engel, die uns beschützen und auf uns aufpassen. Einer hinter uns und ein weiterer vor uns. Somit befinden wir uns bei Tag inmitten von 4 Engeln und ebenso bei Nacht inmitten von 4 Engeln, die uns beschützen und unsere Taten aufschreiben. Dann zu der berühmten Fragestellung, wer ist der beste Mensch? Wer ist besser, vorzüglicher, der beste Mensch oder der beste Engel? Der beste Mensch oder der beste Engel. Erst einmal sagt er hier, das ist eine Angelegenheit, über die sich die Ulama uneinig sind. Auch kannst du aufschreiben, gibt es Aqidah-Themen, die Uneinigkeit gibt? Ja, natürlich gibt es, das gehört dazu. Aber das hat keine praktische Auswirkung, überhaupt nicht. Deswegen ist es auch nicht so wichtig, dass man sich damit aufhält. Aber da es hier um Dhikrullah Azzawajal geht, wenn wir uns mit den Versen beschäftigen, warum nicht? Die Uneinigkeit rührt daher, dass man, dass es Beweise gibt, die dafür sprechen, dass die Menschen vorzüglicher sind, sofern sie Glauben und Rechtschaffen handeln. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, ja, das ist ein Beweis dafür, dass der beste Mensch besser ist. Warum? Weil Allah sagte, إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. Gewiss diejenigen aber, die glauben und rechtschaffene Werke tun, das sind die besten Geschöpfe. Tamam. Andere sprechen für die Engel aus dem folgenden Vers. Beispielsweise geht davor, dass Adam a.s. davon ausging, dass sie vorzüglicher sind. Und zwar sagte Allah, also in Gemäß übersetzt, Da flüsterte ihnen der Satan ein, um ihnen offen zu zeigen, was ihnen von ihrer Blöße verborgen war. Adam und Eva. Ja? Und er sagte, unser Herr hat euch diesen Baum nur verboten, damit ihr nicht Engel werdet oder zu den ewig Lebenden gehört. Aber wir sind ja schon rechtschaffene Menschen. Adam, damit ihr nicht Engel werdet, das impliziert, als würde ich sagen, als würde ich nicht besser wird. Und eine dritte Gruppe von den Gelehrten schweigt zu dieser Angelegenheit und nimmt dazu keinen Standpunkt ein. Tayyib. Beweise, die dafür sprechen, dass es die Menschen sind. Für den Vorzug der rechtschaffenen Menschen, das war jetzt allgemein, ja, jetzt ein bisschen detaillierter, der Beweis dafür, dass der beste Mensch besser ist als der beste Engel, ist die Geschichte, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Engeln gesagt hat, dass sie sich vor Adam niederwerfen sollen. Deshalb leitete Imam al-Lalaka'i rahimahullah diesen Vers mit folgenden Worten ein, Kontexte im Buche Allahs und der Sunna seines Propheten, die darauf hinweisen, dass die Kinder Adams vorzüglicher sind als die Engel. Das sind aber keine eindeutigen Beweise, die ihr seht. Weil es geht ja nicht darum, ob Adam besser ist als die Engel, sondern es geht um den besten Menschen unter den Menschen, ob dieser besser ist als der beste Engel. Und das ist ja nicht Adam a.s. sondern unser Prophet a.s. Und die Sache mit der Qibla, das haben wir gestern schon gesprochen, das brauchen wir nicht nochmal wiederholen. Zweitens, dass Allah azza wa jal erwähnt hat, dass er Adam mit seinen beiden eigenen Händen erschaffen hat. Das ist ein gewisser Vorzug. Oh, Iblis, was hat dich davon abgehalten, dich vor dem niederzuwerfen, was ich mit meinen beiden Händen erschaffen habe? Drittens, dass Allah subhanahu wa ta'ala Adam die Namen aller Dinge lehrte, während die Engel sie nicht kannten. Und zweifellos erhöht Allah azza wa jalla die einen über die anderen durch das Wissen, was er ihnen gegeben hat. Allah sagte, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Er lehrte Adam die Namen alle. Und so weiter. طيب. Viertens. In mehreren Hadithen rühmt Allah Jalla Jalaluhu die Gläubigen vor den Engeln. Aisha radiallahu anha berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagt, es gibt keinen Tag, an dem Allah mehr Diener vom Höllenfeuer befreit, als am Tag von Arafah. Außerdem nähert er sich seinen Dienern und rühmt sich ihrer vor den Engeln. Er spricht, was wollen jene? Tamam. Das waren alles Beweise dafür, für was? Dass die Menschen, die edelsten Menschen, edler sind als die edelsten Engel. Und dann gibt es noch Beweise für den umgekehrten Fall. Abu Huraira radiallahu anhu, also Beweise im Sinne von Hinweise, ja. Abu Huraira radiallahu anhu sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Allah spricht, ich verfahre mit meinem Diener so, wie er es von mir erwartet. Ich bin bei ihm, wenn er meiner gedenkt, und wenn er meiner in seinem Innersten gedenkt, so gedenke ich seiner in meinem Innersten. Und wenn er meiner in einer Gemeinschaft gedenkt, so gedenke ich seiner in einer Gemeinschaft, die noch besser ist als die seine. Wenn sich mein Diener mir um eine Handspanne nähert, dann nähere ich mich ihm um eine Elle. Und wenn er sich mir um eine Elle nähert, dann nähere ich mich ihm um einen Klafter. und kommt er gehend zu mir, so eile ich zu ihm hin. Und auch die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam im folgenden Vers, Allah sagt zu ihm, sprich, sag, ich sage nicht zu euch, ich besäße die Schatzkammern Allahs, ich weiß auch nicht das Verborgene, und ich sage nicht zu euch, ich sei ein Engel. Ich folge nur dem, was mir eingegeben wird. Sag, sind etwa der Blinde und der Sehende gleich? Denkt ihr denn nicht nach? Also er sagt zu den Menschen, ich bin kein Engel. Als wäre der Engel etwas Besseres. Tamam. Dann kommen wir zu der Aussage von Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala über die bevorzugte Ansicht. Er sagte, ich sprach über den Vorzug der rechtschaffenen Menschen, wenn sie ihre höchste Vollkommenheit und ihr letztendliches Ziel erreicht haben. Dies ist erst der Fall, wenn sie den Paradiesgarten betreten, die Nähe Gottes errungen, die hohen Rangstufen eingenommen haben. Der Gnadenvolle sie willkommen geheißen, ihnen zusätzliche Nähe gewährt und sich ihnen gezeigt hat, wenn sie den Blick auf sein edles Angesicht genießen und die Engel ihnen mit der Erlaubnis ihres Herrn dienen. Also was die Zusammenfassung davon ist, wenn wir die edelsten Menschen betrachten, hinsichtlich ihres Ausganges, was Allah ihnen geben, sind sie besser gestellt als die Engel zweifellos. Wallahu tabarak ta'ala ahlam. Tayyib. Können wir Engel sehen? Menschen können Engel im irdischen Leben in der Regel nicht sehen. Sie gehören zur für uns unsichtbaren Welt, zum Verborgenen, an das es zu glauben gilt. Es ist aber nicht unmöglich, sie wahrzunehmen. Also es ist eine Tatsache, dass wir sie nicht sehen können, aber es ist kein Ding der Unmöglichkeit, sie wahrzunehmen. Denn Abu Huraira, radiallahu ta'ala, ein Bericht des Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sagte, إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيَكَ فَاسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكَ. Wenn ihr das Krähen eines Hahnes hört, dann bittet Allah um seine Gnade, denn er hat einen Engel gesehen. Und wenn ihr das Schreien eines Esels hört, dann nehmt Zuflucht bei Allah vor dem Satan, denn er hat einen Satan gesehen. Insofern ist es uns vorbehalten, oder nicht vorbehalten, sondern es ist verwehrt worden, es sehen zu können, weil es eben zum Glauben an Al-Ghaib gehört. Und unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam wurde diese Gnade auch als Mensch zweimal zuteil. Deswegen sagte Aisha radiallahu ta'ala anha, er sah Gabriel alaihi wasallam zweimal in seiner wahren Gestalt. Das eine Mal war in der Mi'raj-Nacht und das andere war auf der Erde. Wallahu a'lam. Als Aisha radiallahu anha gefragt hat, wurde, ob mit diesem Vers nicht gemeint sei, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam seinen Herrn gesehen hat, antwortete sie, ich bin die erste Person dieser Ummah, die den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam darüber befragte, und er antwortete, damit ist niemand anderes als Gabriel gemeint. Ich habe ihn, das heißt damit, yani, als Allah sagte, وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى, doch er sah ihn wahrhaft am klaren Horizont. Damit ist niemand anders als Gabriel gemeint. Ich habe ihn in seiner wahren Gestalt, in der er erschaffen wurde, gesehen, nur in zwei Situationen. Ich sah ihn vom Himmel herabkommen, wobei er aufgrund seiner gewaltigen Größe alles, was zwischen Himmel und Erde ist, bedeckt. طيب. Nachdem wir über die Beziehung zwischen den Menschen und den Engeln gesprochen haben, stellt sich die Frage, gibt es auch eine Beziehung zwischen den Engeln und den Dschinn? Denn beide sind, sage ich mal, geisterhafte Wesen. Beides sind Wesen, die wir nicht kennen, nicht sehen können. Und deswegen sind sie sich in vielerlei Hinsicht ähnlich. Ja? Also hier ist es, hier sind beide immaterielle Wesen, sagt man. Die einen aus Feuer, die anderen aus Licht. Und der Zusammenhang zwischen Feuer und Licht ist offensichtlich. Dies könnte auch der Grund sein dafür, dass sie im Himmel zusammen waren. Wissen wir doch, dass sich Iblis, der übelste aller Djinn, unter den Engeln befand, oder nicht? Als Allah tabaraka ta'ala diesen auftrug, sich vor Adam a.s. niederzuwerfen. Eine weitere Ähnlichkeit besteht in der Kommunikation. So hören und verstehen die Djinn die Sprache der Engel. Oder nicht? Abu Huraira radiallahu anhu berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn Allah im Himmel eine Angelegenheit entscheidet, dann schlagen die Engel im Gehorsam seinem Wort gegenüber mit ihren Flügeln. Und das Wort klingt wie eine Kette, die über einen Stein gezogen wird. Und dieses Wort erreicht sie. Wenn sich ihre Furcht gelegt hat, fragen sie, was hat euer Herr gesprochen? Und die, die gefragt wurden, antworten die Wahrheit. Und er ist der Erhabene, der Große. Al-Haqqa wa huwa al-Aliyyu al-Kabir. Das ist Surat Saba, Vers 23. Diejenigen aber, die heimlich lauschen, damit sind die Djinn gemeint, hören sie, yani hören die Engel, wie sie sprechen. Die verstohlenen Lauscher befinden sich übereinander, einer über dem anderen, sodass einer die Worte hört und sie an den weitergibt, der sich unter ihnen befindet. Und der gibt sie wiederum an den weiter, der sich unter ihnen befindet, bis sie schließlich die Zunge eines Zauberers oder Wahrsagers erreichen. Manchmal mag eine Flamme einen Lauscher erfassen, bevor er die Worte an seinen Gefährten weitergeben kann, und er verbrennt. Und manchmal hat er sie schon weitergegeben, bevor sie ihn erfasst. So erfasst die Flamme ihn erst, nachdem er die Worte an den Nächsten schon weitergegeben hat und dieser wieder an jenen, der sich unter ihm befindet, bis sie zur Erde gelangen. So erreichen sie, also sie, immer die Worte gemeint, die die Djinn von den Engeln gehört haben. Das ist also, wenn Allah eine Entscheidung getroffen hat, dass etwas geschehen soll, teilt er dies manchmal den Engeln mit. Und diese Worte ergeben sie weiter. So erreichen sie den Mund eines Zauberers oder eines Wahrsagers und dieser vermengt sie mit 100 Lügen. Daraufhin bestätigt es sich, gemeint ist das eine Wort, was sie von den Engeln gehört haben, weil das ist ja die Wahrheit, das ist von Allah. Daraufhin bestätigt es sich und die Leute sagen dann, hat er uns nicht gesagt, dass an diesem und jenem Tag dieses und jenes geschehen wird? Und wir haben gesehen, dass es auch tatsächlich wahr ist. Denn das Wort, das im Himmel gehört wurde, hat sich bewahrheitet. Und gemeint ist, dass alle anderen 99 Lügen, die sie dazu erfunden haben, blenden sie aus. Das eine Wort, da hat er die Wahrheit. Zudem weisen manche Textbeweise darauf hin, dass sie sich gegenseitig auch sehen können, die Djinn und die Engel. Und zwar im Koran. Allah sagte, und als der Satan ihnen ihre Werke ausschmückte und sagte, es gibt heute keinen unter den Menschen, der euch besiegen könnte. Und ich bin euch ein Beschützer. Das gemeint ist heute am Tag von Badr. Als aber die beiden Scharen einander sahen, machte er, der Satan, auf seinen Fersen kehrt und sagte, gewiss, ich sage mich von euch los, ich sehe, was ihr nicht seht, ich fürchte Allah und Allah ist streng und bestraft. Ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhuma, kommentierte diesen Vers wie folgt. Er sagte, Iblis kam am Tag von Bidr, inmitten von Soldaten der Satan. Ich sah ihn in Gestalt eines Mannes, der Banu Mudlij, mit dem Aussehen von Suraqa ibn Malik ibn Jurthum. Der Satan sprach zu den Polytheisten, es gibt heute keinen unter den Menschen, der euch besiegen könnte. Und ich bin euch ein Beschützer. Ja, das sind die Worte, die im Koran aufgenommen worden sind. Als die Leute, die Soldaten, ihre Reihen gebildet hatten, nahmen oder nahm der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam eine Handvoll Erde und warf sie in die Gesichter der Polytheisten, woraufhin diese sich zurückzogen. Denn Allah tabaraka sorgte dafür, dass die auch ihre Augen getroffen haben, der Sand. Daraufhin ging Gabriel auf Iblis zu. Als dieser ihn sah, a.s., riss er seine Hand aus der des Polytheisten, in der er sich befand, und er und seine ganze Gruppe zogen sich zurück. Da sagte der Mann, Suraqa, hast du nicht behauptet, du seist unser Beschützer? Suraqa, ist der Shaitan. Da antwortete er, ich sehe, was ihr nicht seht. Ich fürchte Allah, und Allah ist streng im Bestrafen. Ibn Abbas sagte, das war, als er die Engel sah. Imam Qatada, rahimahullah, sagte zu diesem Vers und hat uns erzählt, dass er sah, wie Gabriel mit den Engeln herabstieg. Da war dem Feind Allahs klar, dass er gegen die Engel nicht ankommen konnte, und er sprach, ich sehe, was ihr nicht seht. Ich fürchte Allah. Bei Allah, der Feind Allahs log. Er hat keine Furcht vor Allah. Also ist das Lügen eine Eigenschaft des Shaitan. Nebst ihrer Erschaffen aus verschiedenen Substanzen und ihrer ungleichen Wesensart unterscheiden, die sich die Djinn von den Engeln unterscheiden sich. Ja? Das ist nicht zu viel. Nebst ihrer Erschaffen aus verschiedenen Substanzen, ja, die einen sind aus der rauchlosen Feuerflamme und die anderen sind aus Licht erschaffen, und ihrer ungleichen Wesensart, die einen haben Flügel, die anderen nicht zum Beispiel, unterscheiden sich die Djinn von den Engeln auch darin, dass mit ihnen, im Gegensatz zu letzteren, am Tag der Auferstehung abgerechnet wird, wie mit den Menschen. Mit den Djinn wird abgerechnet, wie mit den Menschen. وَأَنَّ مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ. Unter uns gibt es Gottergebene, und unter uns gibt es auch welche, die vom rechten Weg abgeschweift sind. Surat al-Jinn. Da wir über das Verhältnis der Djinn mit den Engeln sprechen, stellt sich die Frage, ist Iblis ein gefallener Engel? Also das, ich glaube, dass auch das aus der christlichen Lehre so ähnlich ist. Und die Frage, ist das bei uns eigentlich auch so? Manche Gelehrte sind der Ansicht, dass Iblis, der Satan, ursprünglich ein Engel gewesen sei. Und sie belegen dies mit diese Theorie mit den folgenden Versen. Die Verse, in denen beschrieben wird, wie Iblis es ablehnte, sich für Adam niederzuwerfen. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى. Und als wir zu den Engeln sagten, werft euch vor Adam nieder, da warfen sie sich nieder, außer Iblis. Offensichtlich war er von ihnen. Weil warum? Es geht um eine sprachliche Sache. Außer leitet hier eine Ausnahme ein. Und die Ausnahme ist Iblis. Ja, aber wovon wird er denn ausgenommen? Ja, von denen, die zur Niederwerfung aufgefordert worden sind. Und das sind die Engel. Wie kann er von einer Menge ausgenommen werden, zu der er gar nicht gehört? Okay, das ist die sprachliche Beweisführung. Die Gelehrten, die diese Ansicht vertreten, sind der Meinung, der Befehl hätte Iblis nicht gegolten, wenn er kein Engel gewesen wäre. Auch den Widerspruch, der sich durch Vers 18 von Surat Qaf ergibt, wonach Iblis ein Djinn ist, entgegnen sie mit folgender Aussage. Gucken wir es am besten gleich an. Vers 18 Surat Qaf. Wo haben wir das? Irgendwo später. Ist zu weit. Egal. Auf jeden Fall, es geht darum. Jetzt bin ich weg. Hier waren wir, ne? Ja. Es gibt ja Surat Qaf, auch Surat Kahf hast du, Ukana min al-Jinn. Allah sagt, Ukana min al-Jinn. Die Frage ist, wie kriegen sie das? Sie sagen, Allah sagt doch ganz klar, war einer von den Jinn. Weil Ibn Abbas sagte, kana khazin al-jinani fasummiya bil-jinani. Er war, sagt Iblis, war ein Engel und er war der Hüter der Gärten. Und deswegen wurde er Jinn genannt. Ja. Das heißt, die Bezeichnung Jinn ist aufgrund der Jinan, die er hütete. Im Arabischen, Jinn und Jannah kommen alle vom gleichen Wortstamm. Ja? Von Jinn, Nun, Num. Also, und Jinan ist der Plural von Jannah, ein Plural von Jannah. Dazu sei angemerkt, dass die arabischen, das haben wir schon gerade gesagt, ja. Ibn Abbas radiallahu anhu sagte auch, inna min al-malaikati qabilatan min al-jinn, wa kana iblisu minha. Wahrlich unter den Engeln gibt es einen Stamm der Jinn. Iblis war einer von ihnen, er dirigierte alles zwischen Himmel und Erde. Und Sa'id ibn Musayyib rahimahu sagte, kana Iblis ra'isa malaikati sama' ad-dunya. Iblis war das Oberhaupt der Engel des untersten Himmels. Imam Qatada rahimahu sagte, er war von einem Stamm der Engel, die man Jinn nannte. Und Ibn Abbas radiallahu anhu pflegte zu sagen, wäre er nicht ein Engel, wäre ihm die Niederwerfung nicht angeordnet worden. Er war für die Schatzkammer des unteren Himmels verantwortlich. Und die Frage ist jetzt, wie kam Ibn Abbas radiallahu anhu zu dieser Ansicht? Es könnte sein, dass er zu dieser Ansicht gekommen ist als Schlussfolgerung der Verse. Als Schlussfolgerung der Verse. Also es muss nicht sein, dass er das von Propheten gehört hat oder von Volk der Schrift gehört hat. Und es kann sein, dass es eine Schlussfolgerung der Verse ist. Er sagte, wenn er angehört, sich niederzuwerfen und er war unter den Engeln, dann war einer von ihnen. Dann wie löse ich das Problem, dass er Jinn genannt wird? Okay, dann gab es offensichtlich eine Gruppe von Engeln, die Jinn genannt wurden. Und so passen alle Verse wieder zusammen. Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, sagte, hierüber gibt es zahlreiche Berichte über die frühen Muslime. Die meisten davon sind Überlieferungen über das Volk der Schrift, welche von mir zitiert werden, um untersucht zu werden. Ja, yani Imam Ibn Kathir, rahimahullah, sagte, ich habe diese Beweise nicht deswegen zitiert, damit man das einfach so für bare Münze annimmt, ja, sondern damit man das untersuchen soll. Und das ist auch wichtig, das zu wissen. Nicht jeder Gelehrte, der einen Hadith zitiert, zitiert ihn deswegen, weil er von seiner Glaubwürdigkeit überzeugt ist. Das waren die Beweise dafür, die dafür sprechen, dass Iblis einer von den Engeln ist. Beweise, die dagegen und für die bevorzugte Ansicht sprechen. Die richtige an den Gelehrten ist zweifellos, dass Iblis ein Jinn war und ist. Niemals war ein Engel. Al-Hasan al-Basri rahimahullah sagte, ma kana iblisu min al-malaikati tarfata aynin qat, wa innahu la aslu al-jinni kama anna adama aslu al-ins. Iblis war nicht einmal für einen einzigen Augenblick ein Engel. Vielmehr ist er der Urvater der Jinn, ganz so wie Adam der Urvater der Menschen ist. Okay. Hier ist, damit du weißt, gibt es den Salaf die Meinung, sieht doch die andere Meinung. Beweise dafür, Allah tabarak wa ta'ala selbst sagte, dass er einer der Jinn ist. Als wir zu den Engeln sagten, werft euch vor Adam nieder, da warfen sie sich nieder, außer Iblis. Er gehörte zu den Jinn. Ja, die Frage ist, gehört zu den Jinn yani eine andere Schöpfung oder gehört zu den Jinn unter den Engeln? Ja, natürlich, diese Wahrscheinlichkeit bleibt, aber offensichtlich die Bedeutung der Aussage ist, dass er ein Jinn war und eben kein Engel war. Das ist der Hinweis. Engel sollt euch niederwerfen, dann warf sich Adam nicht nieder. Dann warf sich Iblis nicht nieder. Warum nicht? Ja, weil er ein Jinn war. Eben nämlich nicht kein Engel war. Die Engel, wenn er ein Engel wäre, hätte das gemacht. Das will man damit sagen. Zweitens, Jinn sind aus einer anderen Substanz erschaffen als Engel. Aisha hat Allah berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, Die Engel wurden aus Licht erschaffen, die Dschinn aus einem Gemisch rauchloser Flammen und Adam aus dem, was euch im Koran beschrieben wurde. Tamam. Weil diese Angelegenheit ist einer der stärksten Beweise, weil es schwierig zu widerlegen ist. Und wir haben auch aus der anderen Ansicht keine Widerlegung zu diesem Hadith des Propheten gehört, wie man damit umgehen soll. Tamam. Außer, dass man eben sagt, ja, die Dschinn wurden aus Feuer erschaffen, nur Iblis ist nicht einer von ihnen. Tayyib. Drittens. Die Engel werden im Koran als gehorsame Wesen bezeichnet, ohne negative Eigenschaften, wie zum Beispiel Hochmut vor Allah, wirft sich alles nieder, was in den Himmel und auf der Erde ist, an Tieren und auch die Engel, und sie verhalten sich nicht hochmütig. Das ist die Eigenschaft der Engel, der Malaika. Über Iblis hingegen, und als wir zu den Engeln sagten, werft euch vor Adam nieder, da warfen sie sich nieder, außer Iblis. Er weigerte sich und verhielt sich hochmütig und gehörte zu den Ungläubigen. So viel wir wissen, pflanzen sich Engel nicht fort. Darüber haben wir schon gesprochen, richtig? Engel haben keine Nachkommenschaft, richtig? Das war sogar Ijma am Begriff. Was mit den Dschinn? Haben sie Nachkommen? Guck mal, was Allah sagt im Koran. أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي. Wollt ihr euch denn ihn, Iblis, und seine Nachkommenschaft zu Schutzherren anstatt meiner nehmen, wo sie euch doch feind sind? Also haben die Dschinn Nachkommen. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala ist einer der Gelehrten, die zwischen den beiden Aussagen keinen Widerspruch sehen. Er vereint sie wie folgt: Iblis gehörte dahingegen zu den Engeln, als er in seiner Ibadah einer von ihnen war. Seine Natur hingegen entsprach nicht derjenigen der Engel. Das ist ein Versuch, die Aussagen beider Parteien in Einklang zu bringen. Aber in Wirklichkeit bedeutet sie auch, dass sie auf zwei verschiedene Geschöpfe sind. Also seine Aussage, egal wie du sie drehst, sie bedeutet, die Dschinn sind eine Schöpfung und die Malaika, Engel sind eine andere Schöpfung. Es folgen die Argumente der Vertreter der zweiten Ansicht auf die Beweise derjenigen, die Iblis für einen Engel halten. Jetzt die Frage, wie gehen wir damit um? Allah sagt zu den Engeln, werft euch nieder, da warfen sich alle nieder, außer Iblis. Wie gehen wir damit um? Ja, ganz einfach. Es gibt in der arabischen Sprache zwei Formen der Ausnahmen. Eine Ausnahme ist, dass die Ausnahme von gleicher Art ist, wie die Menge, aus der sie ausgenommen worden ist. Ja, das heißt also, alle Engel warfen sich nieder, außer einem. Dann ist diese eine Teilmenge von der Gesamtmenge. Das nennt man Istithna Muttasil auf Arabisch. Und dann gibt es den Istithna Munqatir. Das heißt, den unverbundene Ausnahme. Das ist, wenn die Ausnahme, diese Teilmenge, eben nicht, wenn diese Ausnahme nicht Teilmenge ist von der Gesamtmenge. Okay? Diese Angelegenheit, die gibt es in der arabischen Sprache. Und wenn sie in der arabischen Sprache vorhanden ist, warum soll man den Vers dann nicht dahingehend auch verstehen? Schauen wir uns ein paar Beispiele dafür an, für verbundene Ausnahmen und unverbundene, wenn man das so sagen darf auf Deutsch. Die Engel sagten, das ist jetzt ein anderes Beispiel aus dem Koran, ja, nur dass man die Thematik sprachlich versteht. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. Ich mache das gerade mal weg, weil das heißt, sie sagten, wir haben kein Wissen außer dem, was du uns gelehrt hast. Ist jetzt die Ausnahme Teilmenge der Gesamtmenge, ja oder nein? Ja. Das, was Allah ihnen gegeben hat an Wissen, ist Teil dessen, was Allah ihnen was Allah weiß. Okay? Wir haben kein Wissen, außer dem, was du uns gelehrt hast. Ja? Die erste Teilmenge, das kein Wissen, das ist ja, wir wissen nichts, Das heißt, von deinem gesamten Wissen, was du hast. Außer dem, was du uns gelehrt hast, das ist Teil der gesamten. Beispiel für jetzt das andere. Allah sagt, tabaraka ta'ala, مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ. Es geht um die Christen, wie sie über Isa sprechen und sie behaupten, er wurde getötet. Okay? Und dann sagt Allah, sie haben kein Wissen darüber, außer dem Folgen von Vermutungen oder Mutmaßungen. Wie schaut sie aus? Mutmaßungen sind doch kein Wissen. Mutmaßungen sind kein Wissen. Deswegen, das, was jetzt nach außer kommt, ist nicht Teilmenge der Gesamtmenge. Die Gesamtmenge ist Wissen. Okay? Und deswegen, im Deutschen können wir das Problem eigentlich direkt lösen, sodass ihr überhaupt gar kein Problem damit habt. Wie machen wir das? Also wir haben eigentlich beim Übersetzen mit dem Vers über die Niederwerfung der Engel vor Adam, habe ich das für euch so übersetzt, dass ihr das gleiche Problem habt wie im Arabisch. Aber warum? Ich kann es doch euch direkt so übersetzen, dass ihr kein Problem habt, dass ihr niemals auf die Idee kommt zu fragen, warum soll man auf die Idee kommen überhaupt, dass Iblis ein Engel sein könnte. Und zwar, als wir zu den Engeln sagten, werft euch nieder, da warfen sie sich nieder, außer Iblis, richtig? Okay. Ich übersetze es anders. Als wir zu den Engeln sagten, werft euch nieder, da warfen sie sich nieder, nur Iblis warf sich nicht nieder. Jetzt ist die Sache schon ein bisschen abgeschwächt. Tamam? Abgeschwächt. Fragt man sich jetzt, warum wird Iblis überhaupt erwähnt? Ja. Wie dem auch sei, man könnte ja auch das Gleiche hier machen. Und als wir zu den Engeln sagten, werft euch vor Adam nieder, da warfen sie sich nieder. Iblis aber, dem auch die Niederwerfung angeordnet wurde, weigerte sich. Iblis aber, der ein Djinn war und dem die Niederwerfung auch angeordnet wurde, weigerte sich. Warum wissen wir, dass Iblis auch angeordnet worden ist, sich niederzuwerfen? Er war doch kein Engel. Haben wir doch jetzt geklärt. Er ist kein Engel. Und er warf sich nicht nieder, richtig. Aber woher wissen wir, dass ihm das angeordnet worden ist? Ja? Seine andere Stelle im Koran. Dann brauche ich die Stelle. Ja? Weil er in der Gesellschaft von Engeln war, weil er gute Taten gab und dadurch durfte mit einem Engel sein. Ich brauche einen Beweis dafür. Surah Al-Araf, wenn man ein bisschen weiter runter geht. Vers 12 steht ja. Er aber sagte, was hat ich auf den Abgrenzen niederzuwerfen, als ich es dir befahl. Er sagte, ich bin besser als... Okay. Das heißt, wir wissen, dass ihm es angeordnet worden ist. Wollte jemand noch was anderes sagen? Ja, weil man könnte auch sagen, die Antwort von Iblis war ja nicht, du hast es mir doch gar nicht gesagt, Entschuldigung, dann mache ich es jetzt. Richtig? Also er wusste schon, dass er angesprochen wurde. Und die Frage ist halt, bei so einer großen, immensen Menge von Engeln, und unter ihnen befindet sich Iblis, warum sollte man ihn namentlich erwähnen? Alle werfen sich vor Adam nieder im Befehl Allahs Azza wa Jal. Warum solltest du als einziges Geschöpf extra angesprochen werden. Und wie gesagt, wenn er sich nicht hätte angesprochen gefühlt, hätte er gesagt, ich wusste nicht, dass ich mich auch hätte niederwerfen sollen. Aber er verstand das schon. Dann kommen wir zum achten Kapitel, zwar zu den verschiedenen Aufgaben der Engel. Die Engel haben sehr viele verschiedene Aufgaben. Und deswegen, liebe Geschwister, die Beispiele, die wir jetzt hier erwähnen, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Aber diese Aufgaben sind so wichtig und bedeutend, dass Allah subhanahu wa ta'ala zu Beginn mehrere Suren und Verse bei ihnen, beziehungsweise bei denen, womit sie aufgrund der Ausführung dieser Aufgaben bezeichnet werden, schwört. Auch wenn es bei manchen dieser Schwüre nur zum Teil um Engel geht, sollen der Vollständigkeit halber alle erläutert werden. Yani, wir haben im Koran al-Karim am Anfang mancher Verse, zum Beispiel وَالصَّافَّاتِ صَفَّا oder وَالنَّازِعَاتِ oder wir haben وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحَا und so weiter. Weil wir haben viele dieser Verse und wir wollen gerne wissen, was damit gemeint ist. Manche davon sind Engelschwüre, manche nicht, aber das erhilft uns dabei, die verschiedenen Tätigkeiten zu machen. Nehmen wir den folgenden Vers. وَالصَّفَّاتِ صَفَّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرَا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرَا. Allah schwört bei den Saffati, Saffan und so weiter. Ja, die Frage ist eben, wie man das übersetzt. Mit Saffati, Saffan sind die in ihren Gebeten im Himmel sich reihenweise reihenden Engel gemeint. Saffat kommt von Saff. Saff ist die Reihe, die sich reihenden. Und Allah Ta'ala hat nicht Engel erwähnt. Er hat nicht gesagt, bei denen sich reihenweise reihenden Engeln, sondern hat gesagt, bei den sozusagen Geschöpfen, die sich reihenweise reihen. Und dieser Vers, dieser Schwur bei diesen Versen, weist natürlich auf die Gewaltigkeit dieser Engel hin und auch für uns, liebe Geschwister, dass wir uns ihnen nachmachen, dass wir ihnen nachmachen sollen in unseren Gebeten. Az-Zajirati Zajra sind die einen Schelteschrei ausstoßenden Verse des Koran. Der Koran hat warnenden Charakter. Das heißt, es geht hier nicht um die Engel, nach dieser Erklärung, geht nicht um die Engel, sondern um die Verse des Koran, mit denen Allah schwört. Wie gesagt, das wird der Vollständigkeit halber erwähnt, weil eben die auch in diesem Zusammenhang vorkommen. Und dann heißt es, oder man könnte auch sagen, die Wolkenziehenden von Zajara, kann auch bedeuten, die Wolkenziehenden, und dann wären das ebenfalls Engel, oder nicht? Und dann die Taliyati Dhikra, Fattaliyati Dhikra, sind entweder die über die Völker vor uns berichtenden Verse des Koran, oder die eine Ermahnung verlesenden Engel. Dann haben wir Surat al-Dhariyat. وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا. الذَّارِيَاتِ ذَرْوًا sind die den Staub und Sand heftig zerstreuenden Winde. حَامِلَاتِ وِقْرًا die eine Last tragenden Wolken. Und Al-Jariyati Yusran, die leicht auf dem Meer dahinziehenden Schiffe. Also alles mit Engeln nichts zu tun. Aber Fal-Muqassimati Amran sind die Angelegenheiten regelnden Engel, die Allah mit seinen Befehlen zur Erde hinabsendet. Dann haben wir solche Schwüre auch in Surat Al-Mursalat. Wal-Mursalati Urfa. Al-Mursalat sind die wie eine Mähne aufeinanderfolgenden Winde oder die wie eine Mähne aufeinanderfolgenden entsandten Engel oder die mit dem, was sich ziemt, entsandten Engel, das heißt mit den gebietenden und verbietenden Versen des Koran. Und wie ihr seht, das sind alles mögliche Formen der Übersetzung des einen Verses. Nicht eine Übersetzung ist richtig und die andere ist falsch, sondern all diese Bedeutungen stecken in diesem Vers drin. Wenn Allah Ta'ala wollte, hätte er die Engel explizit erwähnt und dann wären die anderen Bedeutungen ausgeschlossen. Hat er aber nicht und das bedeutet für uns, all diese Bedeutungen sind damit erwähnt. Tamam? طيب العاصفات العاصفات عصفا sind die einem Sturm entfesselnden Winde. Hat also mit Engeln nichts zu tun. Aber hier wieder, وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا, die sich ausbreitenden Winde, der sich ausbreitende Regen, weil das Entscheidende ist, نَشْرًا ist das Ausbreitende in dem Vers. Okay? Aber was breitet sich aus? Das könnten die Winde sein, könnte die Regen sein, oder die Schriftrollen, die von den Engeln ausgerollt werden, oder die Schriftrollen ausrollenden Engel. Das ist der Schwurz bei den Engeln. Dann فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا, die klar zwischen wahr und falsch trennenden Engel, die klar zwischen wahr und falsch trennenden Verse des Koran, oder die Regenwolken über die Ländereien verteilenden Engel. Ja, also teilweise ganz andere Bedeutung. Warum? Weil alle diese Bedeutungen in diesem arabischen Wort stecken. فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا, sind die den entsandten Ermahnung überbringenden Engel. Dann haben wir in Surat al-Nazi'at وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا. Nazi'at sind die Seelen der Menschen mit Heftigkeit entreißenden Engeln. النَّاشِطَاتِ نَشْطًا ist dann die Engel, die die Seelen der Menschen aus dem Körper lösen, wie man ein Kamel von seinen Fesseln befreit. Die nach dem Tod lebhaft und munter werdenden Seelen der Gläubigen. Ich denke, wenn einer uns das einmal so lesen würde, eine andere Übersetzung so lesen würde, würde denken, das ist falsch. Aber diese Übersetzung ist alle, inshallah ta'ala, richtig. Die sich von einem Himmelspunkt zum anderen munter bewegenden Sternen, also den Engeln gar nichts mehr zu tun. Da, al-Nashirati und al-Nashirati Nishpan. طيب السابحات سبحا, die unbeschwert dahin gleitenden Engel. Die schnell schwebenden Sterne, die mit Leichtigkeit fahrenden Schiffe. فالسابقات سبقا, die allem vorauseilenden Engel, die allem vorauseilenden Pferde, die sich gegenseitig überholenden Sterne. Al-Mudabbirati Amran, sind ihnen, die ihnen von Allah aufgetragenen Angelegenheit regelnden Engel. Tamam. Weil das zeigt, dass die Welt der Engel riesengroß ist. Und Allah tabaraka ta'ala bei ihnen schwört, weist auf ihre Gewaltigkeit hin. Und das gibt uns einen Einblick darin, dass es viele Arten von Engeln gibt, die wir nicht kennen. Und manche davon hat Allah uns erwähnt, weil sie eben besondere Aufgaben haben. Dann was ist mit den anderen Engeln, die wir nicht kennen? Und die Namen davon kennt nur Allah tabaraka wa ta'ala. Dann gibt es dann eine besondere Aufgabe von manchen Engeln sind die Thronträger, das Tragen des Thrones. Die sogenannten Thronträger erwähnt Allah Azza wa Jalla Surat Ghafir, الذين يحملون العرش, diejenigen, die den Thron tragen, das heißt den Thron Allahs Azza wa Jalla, und diejenigen, die in seiner Umgebung sind, lobpreisen ihren Herrn. طيب. In einem anderen Vers, also das heißt, es gibt Thronträger. Die Frage ist jetzt, die nächste Frage könnte sein, was wissen wir über die Thronträger, beziehungsweise wie viele Thronträger gibt es? Allah sagt, وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةً, und den Thron deines Herrn werden über ihnen an jenem Tag 8 tragen. Ab 8 was? Die Zahl 8 wird unterschiedlich interpretiert. Erstens, es sind 8 Reihen von Engeln. Aber wie viele Engel in einer Reihe ist, weiß nur Allah. Und eine andere Interpretation ist, dass es 8 Engel sind. Die Überlieferung der ersten Ansicht ist authentischer. Sie geht auf Ibn Abbas radiallahu anhu zurück. Zur zweiten Meinung gibt es ein paar unauthentische Hadith, unter anderem den folgenden, der unter den Gelehrten umstritten ist. Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib radiallahu anhu sagte, ich war einmal mit einer Truppe in Batha. Batha ist der Name einer Gegend in Mekka. Und unter uns war der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam. Als eine Wolke über uns vorbeizog, schaute er sie an und fragte, wie nennt ihr das? Sie sagten, Sahab. Diese Wolkenart nennen wir Sahab. Er fragte, auch Musen? Sie sagten, auch Musen. Ein anderer Name. Wir haben ja schon über Dialekte gestern auch gesprochen ein bisschen. Dialekte unterscheiden sich unter anderem dadurch, dass verschiedene Vokabeln verwendet werden. Er fragte, auch Anan? Sie sagten, auch Anan. Ein drittes Wort für Wolken. Er fragte, kennt ihr die Entfernung zwischen Himmel und Erde? Sie sagten, nein, kennen wir nicht. Er sagte, die Entfernung zwischen beiden beträgt entweder 1, 2 oder 73 Jahre. Ah, wer ist in der Fußnote? Das heißt, eine Strecke, für die man so viele Jahre braucht, die zurückzulegen. Die unterschiedlichen Zahlen sind vermutlich eine Unsicherheit eines Überlieferers. Und wenn es die Aussage des Propheten zu Hause ist, kann man das auch verstehen. Warum? Weil es kommt darauf an, welchen Weg man einschlägt. Der Himmel darüber dann genauso. Er zählte auf, bis es 7 Himmel war, bis er 7 Himmel erwähnt hatte. Dann ist über dem 7. Himmel ein Meer. Zwischen seinem Grund und seiner Oberfläche ist eine Entfernung wie zwischen einem Himmel und dem nächsten. Darüber sind so dann 8 Bergziegen. Das nennt man auf Arabisch Aw'al, deswegen dieser Hadith ist bekannt für Hadith al-Aw'al. Der Hadith mit über die Bergziegen. Und er ist umstritten unter den Ulama. Also manche haben ihn genommen, manche nicht. Darüber sind so dann 8 Bergziegen. Gemeint sind Engel in der Gestalt von Bergziegen. Zwischen ihren gespaltenen Hufen und ihren Knien ist eine Entfernung wie zwischen einem Himmel und dem nächsten. Auf ihren Rücken ist so dann der Thron. Dieser Teil ist der entscheidende Teil im Hadith. Warum? Weil hier redet er von 8 Engeln, die den Thron tragen. Tamam. Und deswegen sagen manche Ulama, 4 tragen sie, Entschuldigung, was ist das? Diese 8, wie in der Aya, an jedem Tag werden sie 8 tragen, würde übereinstimmen mit diesem Hadith. Dann wäre es also auch kein Unterschied zwischen dem Dunya und Akhira. Richtig? Also zwischen Yom al-Qiyam und heutzutage, die Anzahl ist gleich. Auf ihren Rücken ist so dann der Thron. Zwischen seinem untersten und obersten Teil ist eine Entfernung wie zwischen einem Himmel und dem nächsten. Darüber ist so dann Allah, der Segensreiche und Erhabene. Tamam. Wenn wir dazu die Erläuterung anschauen, sehen wir hier, dass Ibn Adi al-Albani, rahimahullah, sagt, der Hadith nicht mahfuz, ein Hinweis, dass er daif ist. Imam al-Tirmidhi hingegen sagt, er ist Hassan, gharib. Imam ibn Khuzaymah sagt, er ist sahih. Al-Hakim sagt, er ist sahih. Und Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, sagt auch, er ist authentisch. Und Sheikh al-Islam ibn Qayyim, rahimahullah, sagt, der Isnad davon ist jayyid. Das ist also mehr als nur Hassan. Und Imam al-Dhahabi sagte ebenfalls, der Hadith ist Hassan. Ihr seht eine Anzahl anerkannter Ulama, rahimahullah ta'ala, den Hadith für authentisch eingestuft. In einem anderen unauthentischen Hadith heißt es, der Thron werde heute von 4 Engeln getragen und Tag der Auferstehung von 8. Die Größe der Thronträger muss gigantisch sein. Jabir ibn Abdullah radiallahu anhuma sagte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, mir wurde erlaubt, euch von einem Engel Allahs, einem der Träger des Thrones, zu erzählen, zwischen seinem Ohrläppchen und seiner Schulter ist eine Entfernung von 700 Jahren. Gemeint ist wohl die Entfernung, die ein fliegender Vogel in dieser Zeit zurücklegt. Tamam? Bei so großen Entfernungen hat man nicht mehr angegeben mit Metern oder Meilen oder Kilometern, weil es eigentlich egal ist. Wichtig ist, wie lange brauche ich, um dahin zu kommen. Warum sagt das? Weil in einer anderen Überlieferung heißt es, mir wurde erlaubt, in einer Überlieferung die nicht authentisch zurückzuführen auf den Propheten, aber sie beinhaltet den gleichen Inhalt, bis auf diese Hinzufügung. So könnte dies eine Erklärung für den anderen Hadith sein. Ja? Mir wurde erlaubt, euch von einem Engel, einem Träger des Thrones, zu erzählen. Seine beiden Füße fußen auf der untersten Erde und der Thron ist auf seinem Horn. Zwischen seinem Ohrläppchen und seiner Schulter ist die Entfernung von 700 Jahren für einen flatternden Vogel. Dieser Engel spricht, Subhanaka haythu kunt. Gepriesen seist du, wo auch immer du bist. Wenn wir diese Hadithe sehen, stell dir vor, ein Engel, dessen Füße auf der Erde sind und dessen, der zu den Thronträgern gehört, ja, in dieser Entfernung, was ist das? Und dann sind wir Menschen hier auf der Erde und dann sagen wir, streiten wir darüber, ob Allah ta'ala überhaupt existiert, subhanahu wa ta'ala. Möge Allah uns beschützen. Dass wir nicht, dass die Strafe Allahs azzajal uns nicht ereilt aufgrund der unvernünftigen und schwachsinnigen Menschen, die unter uns leben. Tayyib. Die Schreiber der Taten, die kennen wir. Allah subhanahu wa ta'ala sagte sinngemäß, wo die Empfänger der Taten empfangen, zur Rechten und zur Linken sitzend, kein Wort äußert er, das heißt der Mensch oder der Djinn, ohne dass bei ihm ein Beobachter bereit wäre. Raqib, Atid. Das sind die zwei Engel, die jeden Einzelnen von uns stets begleiten, jeweils einer rechts und einer links. Tamam. Manche Ulama sagen, Raqib und Atid sind nicht nur Eigenschaften dieser Engel, sondern auch Namen dieser Engel. Aber richtigerweise stehen sie für Eigenschaften der die Taten der Menschen notierenden Engel. Dann gibt es die Hüter des Paradieses, die Khazin, die gehorsamen Diener Allahs tabaraka ta'ala. Der Prophet a.s.w. sagte, am Tag der Auferstehung werde ich zum Tor des Paradieses kommen und um Öffnung bitten. Dann wird der Wächter fragen, wer bist du? Und ich werde antworten, Muhammad. Dann wird er sagen, für dich wurde ich beauftragt und dass ich für niemanden vor dir öffne. Und ebenso gibt es die Hüter der Hölle, die uns davor schützen und bewahren. Diejenigen, die sich im Höllenfeuer befinden, werden zu den Wärtern der Hölle sagen, ruft euren Herrn an, dass er uns einen Tag von der Strafe erlasse. Und natürlich, die Hüter der Hölle sind viele, aber ihr Oberster ist der Malik, a.s. Dann gibt es die Hüter der Himmelstore. Sie werden in einem langen Hadith über die Himmelsreise, Mi'raj, des Propheten sallallahu alaihi wasallam erwähnt. Bat doch der Engel Jibril a.s. bei jedem Himmelstor den zuständigen Wächter für sich und den Propheten sallallahu alaihi wasallam Einlass. Hier ein Ausschnitt aus dem Hadith. Als ich den Himmel der Erde erreicht hatte, sagte Gabriel zum Wächter des Himmels der Erde, mach auf. Er fragte, wer ist da? Er sagte, Gabriel, antwortete dieser. Da fragte der Wächter, ist jemand bei dir? Ja, Muhammad ist bei mir, antwortete er. Wurde nach ihm geschickt, fragte er. Gabriel antwortete, ja, so mach auf. Als er eröffnet hatte, stiegen wir über den Himmel der Erde hinaus. Dann gibt es den sogenannten Engel der Berge. Aisha radiallahu ta'ala anha berichtet, dass sie den Propheten sallallahu alaihi wasallam fragte, hast du, O Gesandter Allahs, hast du einen Tag erlebt, der schlimmer für dich war als der Tag von Uhud? Tag von Uhud, gemeint die Schlacht, die am Tag von Uhud stattgefunden hat. Was war das Schlimme am Tag von Uhud? Ja, dass sie erst dachten, sie würden siegen, dann gehorchten die Speerwerfer dem Propheten Sallallahu Alaihi nicht und das hat die Niederlage eingebracht. Und an dem Tag wurde ein Gesicht verletzt, seine Zähne wurde gebrochen. Das war ein Tag, bei dem es drunter und drüber ging. Er Sallallahu Alaihi Wasallam sagte, antwortete, ich habe einige deiner Stämme getroffen und das einige deiner Stämme von dir, Aisha ist aus Quraysh, als habe er damit nichts zu tun. Ich habe einige deiner Stämme getroffen und das schlimmste Zusammentreffen war jenes am Tag von Aqaba, als ich bei Ibn Abd Jalil, Ibn Abd Kulal vorstellig wurde und er meinen Aufruf zurückwies. Yani, der Prophet, wissen wir, hat ja 10 Jahre lang in Mekka damit verbracht, Leute zu suchen, die ihn unter die Arme greifen, die ihn aufnehmen, die ihn beschützen, hatta ubelliga risalata rabbi, damit ich die Botschaft meines Herrn verkünden kann. Er sagte, man yu'wini, man yansurni, wer nimmt mich auf, wer unterstützt mich, damit ich die Botschaft meines Herrn verbreiten kann. Er ist zu den Menschen, wie heißt es, bis nach Hause gefolgt, in ihre Häuser. Und bei der Hajj bis zu den Zelten ist er mit ihnen nachgegangen. Hat ihnen gesagt, ich bin der Prophet Allahs. Wer unterstützt mich? Wer nimmt mich bei sich auf? Wer hat einen Stamm, der stark genug ist, mich zu schützen? Ja, weil die Quraysh im Stich gelassen haben, beziehungsweise im Gegenteil bekämpft haben. Bis Allah subhanahu wa ta'ala nach 10 Jahren dann die Ansar, die Herzen der Ansar leitete und sie sich nach und nach mit dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam getroffen haben und ihn dann alaihi salatu wassalam unterstützt haben. Deswegen sagt er, das Schlimmste, ich habe einige deiner Stimme getroffen und das schlimmste Zusammentreffen war jenes am Tag von Aqaba, als ich bei Ibn Abd Jalil, Ibn Abd Kulal vorstellig wurde und er meinen Aufruf zurückwies. Voll des Kummers brach ich wieder auf und fand keine Ruhe, bis ich Qarn al-Tha'alib erreichte. Da meine Ortschaft. Ich hob meinen Kopf und siehe da, da war eine Wolke, die mir Schatten spendete. Ich schaute hinauf und erkannte darin Gabriel a.s. Er rief mich und sagte, Allah hat die Worte deines Volkes und was sie dir erwiderten, wahrlich gehört. Er sendet dir den Engel der Berge, damit du ihn bezüglich dieser Leute befehlen magst, was immer du möchtest. Tamam? Weil das ist auf dem Koran al-Karim, dass die Sunna Allahs tabaraka ta'ala mit den Völkern, die ihre Propheten vertreiben. Tamam? وَإِذَنْ لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ فِي قِرَاءَ وَلَا إِذَنْ لَا يَلْبَثُونَ خَلْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا. Das heißt, wenn sie dich aus deiner Ortschaft vertreiben, dann werden sie nach dir nur wenig verweilen. Und Jibril a.s. Sagte, Allah hat die Worte deines Volkes und was sie dir erwiderten, wahrlich gehört. Er sendet dir den Engel der Berge, damit du ihm bezüglich dieser Leute befehlen magst, was immer du möchtest. Da rief mich der Engel des Berges, grüßte mich und sagte, Muhammad, befiehl, was du wünschst. Wenn du willst, werde ich Al-Akhshabain auf sie niederstürzen lassen. 2 Berge Makkas. Da antwortete der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ich hoffe vielmehr, dass Allah aus ihren Ländern Menschen hervorgehen lässt, die Allah allein dienen und ihnen nichts zur Seite stellen. Im Gegensatz dazu, wie ihr wisst, Nuh alayhi salatu wassalam sagte irgendwann mal, inni maghlubun fantasir, sagte, ich bin überwältigt, wo Allah unterstütze mich. Und sagte alayhi salatu wassalam, la taj'al al-ardi min al-kafirina dayyara, lass von den Ungläubigen auf Erden kein einziges Haus mehr zurück. Die Engel sind Überbringer von Botschaften. Gewiss diejenigen, die sagen, unser Herr ist Allah und sich hierauf recht verhalten, auf sie kommen Engel herab. Gemeint ist Allah beim Tod. Auf sie kommen die Engel herab oder nach dem Tod. Fürchtet euch nicht, seid nicht traurig und vernehmt die frohe Botschaft vom Paradiesgarten, der euch stets versprochen wurde. Wir sind eure Beschützer im diesseitigen Leben und im Jenseits. Ihr werdet darin haben, was eure Seelen begehren. Und ihr werdet darin haben, was ihr erbetet. Die Nachricht für die Ungläubigen sieht aber anders aus. Sie sagen, gebt eure Seelen heraus. Heute wird euch mit der schmählichen Strafe vergolten, dass ihr stets über Allah die Unwahrheit gesagt habt und euch gegenüber seinen Zeichen hochmütig verhalten habt. Und dann kennen wir die Geschichte von Ibrahim a.s., wie die Engel zu ihm kamen, um die Frohbotschaft eines Sohnes, nicht nur eines Sohnes, ja, eine Ishaq, sondern auch eines Enkels, Jakob, verkündeten. Und zu den Engeln kamen auch, die kamen auch zu Zakaria a.s. und gaben ihm die Frohbotschaft eines Sohnes namens Yahya, auf Deutsch Johannes a.s. Doch ihre Tätigkeit als Boten beschränkt sich nicht nur auf Propheten, sondern sie überbrachten auch anderen gläubigen Botschaften. Ja, zum Beispiel berichtet der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass ein Mann seinen Glaubensbruder in einer anderen Ortschaft besuchen wollte. Da schickte Allah einen Engel, der sich zur Beobachtung am Weg hinsetzte. Als der Mann an ihm vorbeikam, fragte er ihn, wohin des Weges. Der Mann, der den anderen besuchen wollte, sagte: Ich möchte einen meiner Glaubensbrüder an diesem Ort besuchen. Da fragte ihn der Engel: Hat er dir vielleicht eine Wohltat erwiesen, die du ihm zurückzahlen möchtest? Weil die meisten Menschen, wenn sie sich gegenseitig besuchen, machen sie das aufgrund es gibt eine Ursache dafür. Der eine hat ihm etwas Gutes getan, deswegen gibt es ihm zurück, oder er braucht ihn, braucht Hilfe von ihm oder ähnlich. Der Mann sagte: Nein, es ist nur so, dass ich ihn um Allahs Willen liebe. Da sprach der Engel: Dann sollst du wissen, dass ich von Allah zu dir gesandt wurde, um dir mitzuteilen, dass Allah dich genauso liebt, wie du diesen Mann um seinen Willen liebst. Und das ist eine Frohbotschaft für jeden von uns. Liebst du einen Menschen für Allah tabaraka wa ta'ala, dann wisse, dass Allah dich ebenfalls liebt. Weil diese Liebe ist ja Teil deiner Liebe zu Allah azza wa jalla. Die Engel, die für die Wolken zuständig sind. Ibn Abbas radiallahu anhum sagte: Die Juden gingen auf den Propheten sallallahu alaihi wa sallam zu. Ganz kurz, machen wir noch diesen Hadith, machen wir eine Pause. Die Engel gingen auf den Propheten sallallahu alaihi wa sallam zu und sagten: Abul Qasim, berichte uns über den Donner. Was ist er? Er antwortete: Es gibt einen Engel, dem die Wolken anvertraut sind. Er hat Lichtfackeln, mit denen er die Wolken vor sich hertreibt, wohin Allah will. Sie fragten: Und was ist dieser Ton, den wir hören? Er sagte sallallahu alaihi wasallam: Ein Schrei des Tadels an die Wolken, damit sie sich dorthin begeben, wohin es ihnen befohlen wurde. Ikrima rahimahullah berichtet, dass Ibn Abbas radiallahu anhu mal folgendes sprach, wenn er das Geräusch des Donners hörte: Subhanalladhi sabbahta lah. Gepriesen sei der, den du gepriesen hast. Er sagte radiallahu ta'ala anhu: Beim Donner handelt es sich um einen Engel, der nach dem Regen ruft, wie ein Hirte nach seinem Schafen. طيب. Wir machen inshallah ta'ala hier an dieser Stelle 5 Minuten Pause. Bi'idhnillah azza wa jalla. Wir brauchen die Zeit. Mögen wir euch segnen. Wir sagen Allah khairan.